Die sieben Vortebe von Eisschillers, übersetzt von Heinrich Voss und Johann Heinrich Voss. Personen: Eteokles, Bote, Chor der Jungfrauen, Ismene, Antigone, Herold. Eteokles und Volk. Eteokles: Ihr Bürger Kadmos, sagen muß das dienliche Ehr, der in Obhut alles hält am Bord des Staats, das Steuer lenkend nie die Wimpern laß von Schlaf, denn wenn es wohl uns gehet, ist's der Götterwerk, doch wenn, was nicht geschehen, käm ein Mißgeschick, Eteokles einzig wurde rings die Stadt hindurch umtönt von alles Volkes weit aufrauschenden Wehklagetönen, dessen Zeus Abwender doch, wie er benahmt ist, sei der Kadmeionen Stadt. Ihr aber müßt nun, er sowohl wem noch gebricht der Jugend Vollkraft, als wer abgeblüht vorlängst, auffrischend seines Leibes wuchs in neuen Trieb, voll reger Sorg ein jeder, so wie wohl geziemt die Stadt beschirmen und der Landgottheiten hier altäre, daß sie nicht der Ehr ermangeln je, auch Söhn und Erd auch Mutter uns und Pflegerin. Denn sie, da jung ihr wanktet, hat auf mildem Schoß, allübernehmend aller Kindespflege Last, euch aufgenährt zu treuen schildbewaffneten Einwohnern, das bereit ihr wärt in Not wie jetzt. Bis diesen Tag, nun bleibet zugeneigt ein Gott denn uns, obgleich schon lange hart umlagerten, nach Wunsch zumeist, doch fällt der Krieg durch Göttergunst. Nun spricht der Seher, Oberhirt des Vogelflugs, in Ohr und Geist auffassend, ohne Wink der Glut, der Vögel Schicksalzeichen mit trugloser Kunst, er allgewaltig solcher Gottweissagungen sagt an, ein ungeheurer Schwarm Achaiervolks werd uns mit Nachtanschlägen überziehen die Stadt, wohlauf zur Brustwehr und den Torbasteien rings, erhebt insgesamt euch, stürmet fort in voller Wehr, erfüllt des Bollwerks Höhen und auf die Täfelung der Türme stellt euch und an den Torausgängen steht getrost erwartend, scheuet nicht der Fremdlinge Heerhaufen allzu ängstlich, wohl vollbringt's der Gott, gesendet hab ich Wächter und Ausspähende des Heeres, die mir sicher nicht fehlgehen des Wegs, wenn die mir Kundschaft bringen, fällt mich keine List. Eteokles und ein Bote. Bote. Eteokles, du, der Kadmeionen edles Haupt, mit sichrer Kundschaft komm ich dort vom Heere dir, wo selber Augenzeug ich war des, was geschehn, wie sieben Männer wilde Heeranführende, Stieropfer schlachtend, auf den schwarz umwundenen Schild, eintauchend sämtlich ihre Händ in Rindermord, Ares, Ennio und dem blutigen Schreckensgott mit Schwur gelobten, diesem Staat Zertrümmerung darbringend, auszutilgen Kadmos Stadt mit Zwang, wo nicht zu färben dieses Land mit Todesblut, auch angedenken sandten sie den Eltern heim, Adrastos Wagen füllend bis zum Rand, das Augentränen, doch kein Jammerlaut entfuhr dem Mund, denn eisenherzig glüht in Männerkraft ihr Mut, wild schnaubend, gleich Berglöwen, voll Mordlust den Blick, und dies bewährt sich ungesäumt in kurzer Frist, denn als ich fortging, losten sie, auf welches Tor durch Glück ein jeder einzustürmen sei bestimmt, wohlan den auserwählten Männerkern der Stadt an aller Torausgänge hingestellt sofort. Denn nah in voller Rüstung schon ist Argos Volk, anrückt's, heranstäubt's und mit weißem Schaume netzt das Feldgetropf vom Rossgeschwader ausgesprüht. Du, gleich des Schiffs sorgsamem Steuermanne nun, schirm unsere Festung, eh herniederzuckt der Sturm des Kriegs, denn laut schon brüllt die Landesflut des Heers. Hier nun den rechten Augenblick in der Eil erhascht. Ich will hinfort auch treue Tagskundschaften dir ausspähen mit Sorgfalt und, durch unfehlbares Wort belehrt vom Hergang draußen, bleibst du unversehrt. Eteokles. O Zeus und Erdmacht und der Stadt Schutzgötter ihr und des Vaters Fluch erinnest du, Großmächtige, nicht wollt die Stadt mir so von Grund aus aufgewühlt entwurzeln, ganz durch Feindeswaffen, die den Laut von Hellas redet, noch die Häuser samt dem Herd, dies freie Land hier und des Kadmos alte Stadt werd euch vom Knechtschaftsjoche nimmermehr gedrückt. Naht uns mit Abwehr, beiden hoff ich, frommt mein Flehn, die Stadt in Wohlfahrt ehret ja die Ewigen. Chor. Ich betrau unermeßliches Weh, heranrückt das Heer dort aus dem Heerbezirk, vorauf ohne Zahl strömen die Reisigen, der Staub aufgewölkt zu den Lufthöhen bezeugt's, der sprachlos getreu Wahrheit verkündiget, aus dem Bett schreckt Getös in des Hufs lautem Schlag, dem Ohr angenaht, es fliegt her, es braust, gleich des Gebirges wild tosendem Wassersturz. Jo, jo, jo, jo, ihr Götter hemmt, Göttinnen hemmt, des Wehs ungestüm, es brüllt, es steigt Mauer an, von Glanzschilden hell, das Volk in gewandtem Zug, das in die Stadt hereinstürzt. O, wer errettet uns? O, wo beschirmt ein Gott? Wo Schutzgöttin uns? Wem der Dämonen doch rühr ich das hehre Bild angeschmiegt? O Götter, Thronprangende, die Zeit drängt zu umfahren die Bilder, was säumt uns hier Angstgestöhn? Hört ihr es? Hört nicht ihr das Schildgerassel dort? Wann mit Gewand und Kranz, wann, wenn jetzt so nicht, flehn wir den Himmlischen? Geräusch vernehm ich, ha, ein Geklirr, nicht eines Speers. Was denkst du, verrätst du, o Ares, du Stammgott, dein Land hier? O goldgehelmter Dämon, schau doch, o schau die Stadt, die du einst mit Lieb auserkorst, Schutzgötter unserem Stadtgebiet, auf alle, schaut doch der Mägdelein ängstlich betrübte Schar, ob der Gefangenschaft, wie im Schwall uns, um die Stadt im Helmbusch, Kriegsvolk einherrauscht, vom Hauch Ares emporgeschwellt. Wohlauf, Vater Zeus, Herr des Alls, abwende machtvoll uns der Feind Eroberung, denn Argos Schwärm umdrohn dem Kadmos die Stadt rings und Graun des Kriegs Mordgezeugs und fest eingelegt den Rossmäulern klirrt voll Blutdurst her, Gebiss und Zügel, und schau, siebenfach das Heer führend stolz in Kriegsschmuck und Speer, am Tor sieben dort sie stehen, ringsum nach Losverteilung. Du auch, o Tochter Zeus, du streitfrohe Macht, rett aus der Not die Stadt, Pallas, und Reisiger, du, der dem Meer gebeut, Schwinger des Fischjagdgeräts, Poseidon, uns zu befreien der Angst, uns zu befreien, o komm, Ares, auch du, weh, weh, die sich von Kadmos nennt, die Stadt beschirm uns, offenbar ein Schutzgott, und Kypris, du auch des Stammes Ahnen, zur Abwehr erschein uns, die wir deines Bluts Sprösslinge sind, mit Flehn dich, o du Herrscherin, und Anbetung zu Ehren nahen wir. Auch Wolfwürger du, ein Wolfwürger sei, der Heermacht des Feinds, gerührt vom Angstruf, auch du, Leto, geborne Jungfrau, dein Geschoss, bereit itzt Artemis, o Hort. Erste Strophe. Weh, weh, weh, weh, der Kriegsräderhall rauscht um die Stadt heran, heilige Hera, wie von der Achsellast schrecklich die Nab erkracht. Artemis, o Hort, wie von dem Speergeklirr der Glanzäther rast. O, was bedroht die Stadt? O, was steht bevor? Ach, wo doch endiget die Not ein Gott? Erste Gegenstrophe. Weh, weh, weh, weh, hoch an die Zinnen prallt des Gesteins hagelt Sturm. Teurer Apollon, welch ein Geräusch der Erzschild an den Toren rings. Tochter du von Zeus, o Krieglenkerin, heilige Macht und kampfselige Herrenschirm, Onka, die siebenfach ragenden Tore der Befestigung. Zweite Strophe. Jo, Gesamtgötter ihr, der Macht und Göttinnen ihr, starke Hut diesem Land und dem Getürm, o gebt nicht die vom Speer bange Stadt in die Gewalt sprach fremdem Volk, hört, wie die Mägdelein, hört doch gerecht, wie hoch sie mit den Händen flehen. Zweite Gegenstrophe. Jo, ihr huldreichen Mächt als teure Hut, beigesellt unserer Stadt, zeigt nunmehr, wie ihr sie liebt, erbarmt gnädig der Volkstempel euch, und mit Erbarmung kommt zum Schutz, und o, der Opferfest in der durchschwärmten Stadt, seid mir doch eingedenk. Eteokles, der Chor. Eteokles. Euch Weiber frag ich, o Gezücht Unerträgliches, ist solches heilsam? Schafft der Stadt es Wohlgedeihn und Mut dem Kriegsvolk hier in Wallumzingelung, so vor der Schutzgottheitenbilder hingestürzt zu schreien, zu wimmern? Gräuel ihr dem weisen Mann, nie doch im Unglück noch im Wohlgenuß des Glücks möcht ich gesellt sein diesem Weiberungetüm, denn wenn's die Macht hat, allen Umgang scheucht ihr trotz, wenn's aber zaget, mehrt's in Haus und Stadt das Leid, und jetzt den Bürgern so in verworrner Flucht einher euch drängend, regt ihr feiger Angst Aufwallungen, Die Feind am Stadttor fordert ihr mit aller Kraft, wir durch uns selber werden innerhalb verheert, dergleichen erntet, wer mit Weibern lebt zum Lohn. Wer ungehorsam meinem Wort entgegenstrebt, Mann oder Weib auch, und was dem mit angehört, das Todesurteil wider ihn wird stracks gefällt, und der Steinigung des Volkes wird er nicht entgehen. Des Mannes Sorg ist nicht, das Weib berate das, was draußen. Du inwendig schade nicht der Stadt. Hörst du es, hörst du nicht mein Wort, ist taub dein Ohr? Chor, erste Strophe. O du geliebter Spross, Ödipus, angsterfüllt, hört ich der Wagenschall der Errasselnden, in dem grauenhaft die radrollende Nab erklang, und am stets regen Rosssteuer zugleich das Stahlgebiss feuergeschaffner Zügel. Eteokles, wie denn der Segler, der zum Vorderschiff entflieht, vom Steuer weg, fand der ein Rettungsmittel wohl, wann über Bord aufwoget ungestüm des Meers? Chor, erste Gegenstrophe. Zu der Dämonen urweltlichen Bildnissen eilt ich, dem Götterschutz mich vertrauend, da geprallt des Gestöbers Unwetter erscholl am Tor. Aufgeschreckt stürzte ich nun seligen zu mit Flehn, daß sie schirmten die Stadt mit Abwehr. Eteokles, daß die Mauer Schirm vor Feindesspeer sei, das erfleht. Chor, schafft nicht ein solches Göttermacht? Eteokles, doch Götter auch, sagt man, aus eingenommener Stadt entweichen sie. Chor, zweite Strophe. Nimmer, solang ich bin, weiche der himmlischen hohe Versammlung, nimmer erschau ich hier rege vom Lauf zur Burg, die Stadt samt dem Volk brennend umher in des Feindes Glut. Eteokles, nur nicht zur Gottheit flehend, schaff Unmännlichkeit, Pflicht, Leistung wahrlich ist des allerhaltenden Wohlstandes Mutter, dies, o Weib, des Worts Beschluss. Chor, zweite Gegenstrophe. Wahr, doch den Göttern ragt höher an noch die Macht, oft in der Zeit der Not hat den Verzweifelnden sie aus dem Drang des Wehs, da schwer niederhing, über das Aug ein Gewölk entrückt. Eteokles, des Manns Geschäft ist, Opfer und Aussöhnungen den Göttern darzubringen, wann her drängt der Feind, deins ist zu schweigen und zu ruhen im Hausbezirk. Chor, dritte Strophe. Durch die Dämonen bleibt uns unbesiegt die Stadt und den Bestürmerschwarm hemmt die Befestigung. Was zürnet denn der Tadel drob? Eteokles, gar nicht verarg ich's, wenn den Götterstamm du ehrst, nur daß die Bürger du mir nicht feigherzig schaffst, sei ruhig und nicht allzu sehr erbeb in Angst. Chor, dritte Gegenstrophe. Heranfliegen hört ich das Getös, und stracks kam ich in zager Angst hier zu der hohen Burg ehrwürdigerem Sitz geeilt. Eteokles, nicht jetzt, wofern von Toten und Verwundeten ihr höret, kommt mit lauter Wehklag angestürmt, denn Ares, sagt man, weidet sich an Menschenblut. Chor, fürwahr, da hör ich Kriegesross herbrausend schon. Eteokles, nicht was du hörest, höre mir zu offenbar. Chor, aufseufzt die Stadt schon wahrlich wie rings eingehemmt. Eteokles, ist's nicht genug, dass ich für solches raten kann? Chor, weh mir, das Krachen dort am Tor wird lauter stets. Eteokles, still da und nicht dies angesagt der ganzen Stadt. Chor, heilige Versammlung, nicht verlass die Torbasteien. Eteokles, noch nicht zum Unglück, schweigest du dich bändigend? Chor, Schutzgötter, nicht doch lasst der Knechtschaft joch mir nahn. Eteokles, du selber jochst Knechtschaft mir auf und allem Volk. Chor, Zeus, Gott der Allmacht, wend auf Feinde dein Geschoss. Eteokles, o Zeus, die Weiber, welch Geschlecht erschufst du sie? Chor, elend, wie Männer, deren Stadt erobert ward. Eteokles, schon wieder schreist du Götterbildern angeschmiegt. Chor, in Geistverwirrung kraft die Zunge fort der Schreck. Eteokles, ein leichtes fordre ich, gäbst du mir Gewährung doch. Chor, verkünde das sogleich mir, und gleich wird's gemerkt. Eteokles, schweig, sag ich, o Elende, schrecke nicht das Volk. Chor, ich schweig, und samt den andern trag ich mein Geschick. Eteokles, dies Wort von dir statt jener nehm ich als erwünscht, und nun nach diesem abgestellt den Bildnissen erflehe ruhig, daß zu Schutz die Götter nahn. Und wann du mein Anflehn vernahmst, als dann auch du mit Gejubel heiligen Laut der Sühnung angestimmt den Opfersang durch Hellas Satzung eingeweiht, den Mutbeleber, daß du bezwingst die Furcht des Kriegs, ich selbst des Landes Göttern, den Stadtschirmenden, den Feldbewohnern und des Markts Obwaltenden, der Dirke Quellen, auch Ismenos heerem Strom, wenn wohl es ausgeht und die Stadt errettet wird, mit Widderblut dann rötend jeden Opferherd gelob ich, und mit Pfarrenmord den Göttern hier stellt man Trophäen auf und der Feinde Rüstungen vom Speer zerrissene Siegesbeut im Heiligtum. Also den Göttern nicht mit Angst Ausruf gefleht, noch auch mit eitlem, wild empörtem Atemzug. Nicht wirst du darum mehr entfliehen dem Zwanggeschick. Sechs Männer nun mir wählend, ich der siebente, als Widerstand den Feinden voll Nachdruck und Kraft, bestell ich stracks den sieben Turm Ausgängen rings, eh ungestüm Botschaften und rasch wogende Gerücht herannahen, aufgeschürt vom Drang der Not. Chor, erste Strophe. Ich will, doch Angst lässet nicht ruhen den Geist, und des Herzens Nachbarin die Schwermut facht empor Verzagtheit, da rings den Wall Feind umdrohn, wie wenn vor Erddrachen bang um ihre Brut, als des Betts argen Mitruhenden bebt ein schüchtern Täublein. Zweite Strophe. Dort ja schon zu den Mauern all Einzug in Gesamtmacht nahen sie nahen. Wie ergeht mir's? Dort von jeglicher Seit her schnellt man schon auf die Bürger mit rauzackigem Wurfstein, strebet mit Macht, daß ihr, o Zeus Götterstamm, die Stadt samt dem Volk rettet dem Stamm des Kadmos. Erste Gegenstrophe. Wo tauscht ihr wohl gegen dies Segensland Besseres jemals, wenn dem Feind ihr absteht solchen Grund von Bauflur und Dirkes flutreichen Quell, vor jedem Trankreich so viel Poseidon hersendet, der rings die Land eingehemmt und der Thetys Töchter? Zweite Gegenstrophe. Drum, o Städtebeschirmer, jenem Feind an den Mauern, Götter, werft ein verderblich wehrerschütterndes Fluchgraun ihm ins Herz, und er kämpft euch Siegsruhm, aber den Bürgern eilet heran, dass ihr die Burg rettet und im Sitz fest beharrt, hellem Geschrei des Anflehens. Dritte Strophe. Mitleidswert, wenn die altedele Stadt zu dem Ais hinabstürzet, des Speers Raub, dienstbar, wustigem Aschengraus, durch Götterbeschluss schmählich vertilgt, unter der Macht Achaias, dann von gewaltvoller Hand geschleppt wird, weh, weh, weh, Mädchen so wie Greisin, Rossen gleich am Gelock, da rings flattert zerfetzt Prachtgewand. Umher hallt die ausgeleerte Stadt laut von des strebenden Schwarms wildem Geschrei, dem grauen Schicksal in Angst erstarr ich. Dritte Gegenstrophe. Leidvoll auch, wenn die zart blühende Braut vor der Feier der Hochzeit aus der Wohnung wandern muß den verhaßten Weg. Ja, welchen der Tod diesem entrafft, höher beglückt erscheint er, denn, o wie viel, sank die Stadt bewältigt. Weh, weh, weh, trägt sie dann des Unglücks. Ringsum führt man hinweg, es wirkt jener und trägt Glut herbei. Von Rauch düster qualmt die ganze Stadt und ein erbitterter Volkbändiger stürzt heran, Frommheit besudelnd, Ares. Vierte Strophe. Dumpf in der Burg der Aufruhr und die Stadt umher eingehegt von Feuern, dem Mann sinkt der Mann mit dem Speer erwürgt, blutaufröchelndes Wimmern jener, die Ruhn an der Brust eben entblüht, erschallt weit, wilder Raub ist wildem Streifen Bluts verwandt, gegenrennt wer trägt dem Träger und den Leeren ruft wer leer, dass er Raubgenoss ihm sei, nicht auf Mindres noch auf gleichen Teil erpicht. Was mag hieraus für Hoffnung noch erstehen? Vierte Gegenstrophe. Jegliche Frucht des Feldes auf den Grund gestreut, trübt mit Gram den Anblick und wehmütig schaut die Beschließerin, auch viel Gaben des Erdreichs treibt, durcheinander gestürmt, nichtiger Flut zum Spiel hin. Bange Mägd auch, neu dem fremden Schmerzgefühl auszustehen, das speererrungne Lager des der Siegte, so unter Feindes Obgewalt bleibt nur Hoffnung, dass die Todesnacht erschein im schwermutsvollen Gram als Retterin. Halbes Chor. O seht, der Späher, wie mir scheinet, kommt vom Heer, Freundinnen, dort mit neuer Kundschaft uns heran, in raschem Fortschwung, hebe der Rat schnell den Fuß. Halbes Chor. Auch traun der Herrscher selbst, der Sohn des Ödipus, zu hören kommt er, neuer mehr Ankündigung. Fortschwung beschleunigt ihm auch ungesäumt den Fuß. Bote, Eteokles, Chor. Bote. Verkünden kann ich wohl belehrt Nachricht vom Feind und welches Tor jedwedem Führer gab das Los. Schon tobet Tydeus vor des Prötos Flügeltor wutvoll, jedoch Ismenos Übergang verwehrt der Seher, denn nicht sind die Zeichen ihm zum Heil. Doch Tydeus rasend und auf Kampfarbeit erpicht, wie laut im Mittagsstrahl ein Drache, schreit er auf und straft mit Vorwurf ihn, des Oikles weisen Sohn, er schmeichle Tod hinweg und Kampf durch zage Scheu. So ruft er schüttelnd seinen dreifach schattenden Rossbusch, des Helms Haarschmuck, und unterm Schild hervor ertönet furchtbar erzgetriebner Glockengraun. Als stolzes Sinnbild führt auf seinem Schild er dies, das sternentflammte Himmelsrund, kunstvoll geprägt, ein klarer Vollmond pranget, auch am mittlen Schild, ehrvoll im Sternheer, er der Nacht Glanzaug hervor. Also gebläht in überstolzem Waffenschmuck, tönt er am Strom gestarrt empor, nach Kampf entbrannt, gleich wie ein Streitross, sein Gebiss anschnaubt vor Mut, und den Hall der Felddromete wild erharrend strampft. Wen stellst du dem entgegen? Wer an Proteus Tor nach aufgesprengtem Riegel birgt Vorstand und Schutz? Eteokles. Vor Prunk des Kriegers hab ich nimmer noch gebebt, nicht wundenschlagend stehn des Schilds Abbildungen und Busch und Klingel beißen nicht ohn ehrnen Speer, und jene Nacht, die auf dem Schilde, wie du sagst, von Sternen schimmernd ganz den Himmel eingehüllt, leicht wird zur Weissag einem wohl der Unverstand, denn wenn des Todes dunkle Nacht aufs Auge sinkt ihm, der im Bild hat solchen aufgeblähten Trotz, dann wurde wahrhaft und gerecht der Nam erfüllt, und selbst sich selber hätt er Schmach vorhergesagt, dem Tydeus, jenen Biedersohn des Astakos, entgegen ordne ich, vorzustehn der Hut des Tors, der edles Blutes, auch der Scham hochhehren Thron verehrt und meidet jeden Laut des Übermuts. Zu schlechtem tatlos liebt er nicht Feigherzigkeit aus jener Mannsaat, deren Ares Wut geschont ein Schoß, erwächst er Traun ein echt einländischer Melanippos. Und Entscheidung würfelt Ares selbst. Der Blutsverwandtschaft heilig recht heißt dringend ihn der Mutter Erd abwehren feindliche Speergewalt. Chor, erste Strophe. Der vorkämpft für mich, ihm nun, o Götter, schenkt des Siegs Ehre, weil mit Recht unserer Stadt er sich zum Schutz erhebt. Ich beb anzuschauen die Tod im Flut für Freundeswohl, die das Geschick hinwegkraft. Bote. Ihm mögen also Sieg verleihen die Himmlischen, dann Kapaneus erlost Elektras Tor zum Stand, ein anderer Riese, der dem Erstgemeldeten vorragt, sein Trotz auch atmet mehr als Menschliches, den Türmen dreut er Arges, fern, o Tyche sei's, denn ob die Gottheit wolle, Wegtilgung der Stadt, ob nicht sie wolle, schaff er, auch nicht Zeus einmal in Grimm den Erdgrund schmetternd, hemm ihm seinen Gang. Der Blitze Leuchtung und des Donnerstrahls Geschoss, der schwülen Mittagshitze, schätzet er sie gleich. Zum Zeichen führt er einen nackten Mann mit Glut, dem hell die Fackel kampfbereit in den Händen flammt. In goldner Inschrift ruft er: Brennen soll die Stadt. Solch einem Kämpfer sende wen, wer stellt sich ihm, wer mag den hohen Trotzer unverzagt bestehen? Eteokles. Aus diesem Vorteil sproßt ein Vorteil auch für uns, denn wahrlich Männern aufgeblähtes Übermuts wird ihre Zung ernsthafte Selbstanklägerin. Seht, Kapaneus droht auszuführen schon bereit, die Götter höhnend und die Kehl abpeinigend mit eitlem Jubel sendet er ein Sterblicher dem Zeus gen Himmel lautes Wort gewog empor. Doch trau ich, dass den nach Verdienst mit Flammen bald ereilt der Blitzstrahl, den er schwerlich dann noch gleich der schwülen Mittagshitze schätzt des Helios. Ein Mann zur Wehr ihm, prahl auch ungestüm sein Mund, steht dort, entbrannt von Eifer, des Polyphontes Kraft, ein wohlverbürgt Bollwerk durch unserer Hüterin Artemis Begnadung und der Götter allzumal. Sag itzt, wer anders andere Tor erlosete? Chor, erste Gegenstrophe. Verdarb ihm, der wagt, uns zu bedrohen, die Stadt, des Glutstrahls Geschoss sei ihm geschnellt zum Grauen, eh in das Haus er mir zum Jungfrauengemach herein mit frevlem Speere stürmt und mich entrafft gewaltsam. Bote. Jetzt, wem zunächst sein Tor beschieden ward, vernimm. Dem dritten, Eteoklos, sprang das dritte los aus umgewandtem, erzgediegnem Helm heraus, ans Tor der Neis, seine Schar zu beschleunigen, Streitrosse, wild ins Hauptgeriem einbrausende, treibt er, die anzusprengen, glühn zum Tor im Flug. Die Maulumflechtung pfeifet nach Barbarenart, vom Trotz der Nüstern ungestüm mit Hauch erfüllt. Ihm prangt mit Bildern auch der Schild, nicht arm an Kunst. Ein Mann in Rüstung klimmt, der Steig auf Stufungen hinan zum Turm der Feinde, voll Vertilgungswut. Laut ruft auch dieser durch der Schrift Buchstabenzug, nicht stürz ihn Ares selbst herab von den Torbastein. Auch jenem Mann send einen der Bürgschaft gewährt, das Joch der Knechtschaft abzuwehren dieser Stadt. Eteokles. Ihm send ich nun wohl solchen und mit Glück vielleicht. Schon ward gesandt er, dessen Arm nicht eitel prahlt, Megareus des Kreons Sprössling, jenes Saatgeschlechts, der nicht vor jähes Rossgespanns, wild schnaubendem Gewirr bebend, je vom Tor abweichen wird, entweder sterbend zahlt der Dank dem Mutterland, oder auch die Männer beide samt der Stadt des Schilds erobernd, schmückt er seines Vaters Haus mit Raub. Prahl einen andern, nicht verhalte mir das Wort. Chor, zweite Strophe. Es weiht mein Wunsch, diesen dem Wohlergehen, jo, der mir beschirmt den Herd, jene dem Missergehn, wie mit Geprahl sie laut drohn, auf die Stadt daher rasendes Mutes, so woll auch Zeus, der Vergelter, im Zorn sie anschaun. Bote. Ein vierter Kriegsmann, der das Nachbartor beherrscht, der Pallas Onka, stehet dort mit Feldgeschrei, Hippomedons kraftvoll gedehnter Riesenwuchs, den Tennenumfang seines Schilds unmäßig rund, sah ich mit Grauen ihn schwingen, kein verflognes Wort, der Zeichenbildner war ein nicht gemeiner Traun, der solch ein Kunstwerk diesem Schild anheftete, wie Typhos Feuer atmend dort dem Mund entsprüht, pechschwarzen Qualm, den Regenbruder ihn der Glut. Von Schlangenringeln ist das Erzgewölb umher ganz überwimmelt seinem rundgebauchten Schild. Er aber ruft Kriegsruf und voll von Ares Wut stürmt er zum Angriff gleich der Thyas Mord im Blick. Wenn solch ein Mann sich reget, gilt's vorsichtig sein, denn Schrecken droht er schon am Tor großprahlerisch. Eteokles. Zuerst nun Onka Pallas als Vorstädterin dem Tor benachbart, ob des Manns Hochmut ergrimmt, wehrt ihrer Brut ihn wie den Unheilsdrachen ab. Dann wird Hyperbios, er des Önops Biedersproß, Mann gegen Mann für den erkoren, und gefasst ausforschen will er, welches Los da beut das Glück, er nicht an Bildung noch an Mut noch Waffenschmuck verwerflich. Wohl hat Hermes sie gepaart zum Kampf, denn feindlich wird hier Mann und Mann entgegenstehen. Beid auch auf den Schilden tragen sie feindselige Gottheiten, der des flammenhauchenden Typhos Bild, und auf Hyperbios Schilde sitzt der Vater Zeus emporgerichtet, der in der Hand den Strahl entflammt, und keiner jemals sah den Zeus bewältiget. Solch eine Freundschaft üben traun die Ewigen. Wir sind des Siegers, jene des, der unterlag. Wenn Zeus den Typhos überwältigt hat im Kampf, dann geht es, mein ich, ebenso den Streitenden. Und für Hyperbios wird gemäß dem Zeichenbild als Retter aufstehen Zeus, wie dort im Schild er prangt. Chor. Zweite Gegenstrophe. Ich traue fest, er, der des Zeus verhaßten Feind hält auf dem Schild geprägt, ihn, den Dämonen wuchs tief in der Erd, ein Greuel sterblichen Menschen und stets unvergänglichen Göttern, wehrt an dem Tor sich das Haupt zerschmettern. Bote. Also geschehe es, jetzt den fünften Mann vernimm, der dort am fünften Tore steht des Boreas, zunächst dem Grabmal, wo der Held Amphion ruht. Beim Speere schwört er, den er mehr als einen Gott hochhält, mit Zutrauen, teurer als der Augenlicht, aus Tilgen wahrlich, woll er Kadmos Burg zum Trotz dem Zeus, so jauchzt der Berge frohen Zeugerin, reizvoller Sprössling, kaum zum Jünglingsmann erblüht, es überkeimt ihm zarter Flaum die Wang umher, aus reifer Vollkraft dich gedrängte Saat von Haar. Doch roh und nicht jungfräulich, wie sein Name tönt an Sinn, und Gras sein Auge rollend, steht er da, nicht sonder Hochmut schreitet er zum Tor heran, denn unserer Stadt Beschimpfung auf getriebenem Erdschilde dort, dem rundgewölbten Leibesschirm, die Sphinx voll Blutdurst, künstlich dran, vom Hämmerer befestigt, schwingt er jenes glanzerhöhte Bild. Der Kadmos-Bürger hält sie einen unter sich, das bald auf diesen viel Geschoss herschmettere. Er kam fürwahr nicht trödelhaft zu seinem Kampf und nicht der langen Reisebahn Schmach anzutun. Parthenopäos aus Arkadia, solch ein Mann, der fremd, der Pfleg am Argos holden Dank bezahlt, er droht den Turm Bastein, was nie vollend ein Gott. Eteokles, dass ihnen selbst doch, was sie drohen, der Göttermacht zuwend, ob ihrer frevelhaften Prahlerei, dann wohl von Grund aus würden sie heillos vertilgt. Hier ist für den auch, den du nennst, den Arkader, ein Mann, er prahlt nicht, doch die Hand blickt Tätigkeit. Aktor, der Bruder jenes Erstgemeldeten, der nie gestattet, dass die Lästrung ungedämmt ins Tor der Stadt einflutend Herschwell Untergang, noch ihn hereinlässt, der des grässlichen Raubgebrüts Abbild daher auf dem Feindesbilde trägt zur Schau, von außen einwärts droht es bald dem Tragenden, vom dichten Speergerassel vor der Stadt begrüßt. Durch Götterallmacht wird mir wohl bewährt das Wort. Chor. Dritte Strophe. Es dringt solche Red ins Herz tief hinein, des Haars Locke starrt mir auf dem Haupt empor, da den Trotz ich der Trotzer hören muß, der Ruchlosen dort, daß die Götter dort tilgeten, all im Land hier. Bote. Den sechsten Mann jetzt nenn ich ihn, der bescheidener vorragt an Mut des Seers Amphiaraos Kraft an das hohe Tor des Homolois hingestellt, mit vieler Schmähung lästert er des Tydeus Kraft, nennt Menschenbürger, nennt ihn statt Aufwiegeler, den größten Unheillehrer ihn für Argos Land, der Fluch Erinnes Schergen, Mord gehülfen ihn und den für Adrastos schlimmen Rat Aussinnenden. Auf deinen schicksalreifen Bruder dann das Aug emporgerichtet ihn, des Polyneikes Kraft nennt er, den Unglücksnamen mit vorwerfendem Anruf und redet dieses Wort aus voller Brust. Traun, solche Tat ist Göttern selbst wohl angenehm und hold im Mund auch und im Ohr Nachlebenden die Vaterstadt dir und die Götter dieser Flur austilgen, Fremdlingsscharen herbeschleunigen, der Mutterrachgeist, welcher Quell wohl löschte den, und das Vaterland durch deinen Ungestüm vom Speer erobert, wie wird dir es je befreundet sein? Ich aber wahrlich dünge bald den Boden hier, ein Seher, welchen Feindesland einerdiget, zum Kampfe, nicht ruhmlos erwart ich mein Geschick. So sprach der Seher, seinen Schild ruhvoll gefasst, den erzgediegnen, dessen Rund kein Zeichen schmückt, denn scheinen nicht der Beste will er aber sein, ein erntend Frucht vom tiefen Saatfeld seiner Brust, aus dem hervorsprießt weises Rats Besonnenheit, dem tüchtig nun und Wohlgemut Anstrebende zu senden, mahn ich. Furchtbar, wer die Götter scheut. Eteokles. Ha, welch ein Schicksalsvogel doch verbündete den bitteren Mann mit jenen Gottvergessensten. In allem Tun ist frevle Mitgenossenschaft des argen Ärgstes, eine Frucht nicht sammelnswert. Der Arte Fruchtfeld bringe Tod zur Zeitigung. Traun, wenn dasselbe Schiff bestieg ein frommer Mann mit bösem Schiffsvolk und erhitztem Frevelmut, zugrunde sank er samt dem gottverfluchten Schwarm und wohnet als Mitbürger ein Rechtschaffener bei Fremdlingshassern, nicht der Gottheit Achtenden, vom selben Fangnetz dann mit Recht umgarnet sinkt auch er des Gottes allgemeinem Geißelschwung. So auch der Seher, den Oikleiden nenn ich dir, ein weiser Mann rechtschaffen, bieder fromm gesinnt und hell für Zukunft, da er Frevlern sich gesellt, trotz eignem Antrieb jenen so frechzüngigen, die weit gesendet ab sich mühn um Wiederkehr, durch Zeus Verhängnis wird zugleich er hinabgerafft. Auch glaub ich fest, des Tors Bestürmung meidet er, zwar nicht aus Feigheit noch des Muts Fahrlässigkeit, nein, wissend, dass er finden soll sein Ende im Kampf, wenn reift der Schicksalsworte Frucht dem Loxias. Er liebt zu schweigen oder spricht das Schickliche. Gleichwohl auch jenem sei zur Wehr, hält Lasthenes, der Fremdlingsfeind, als Torbeschirmer hingestellt, ein Greis an Einsicht, doch der Leib blüht jugendlich, blitzschnell das Auge ihm und die Hand nicht zauderhaft, am Schild entblößt hervorzuzucken seinen Schaft. Doch Göttergab ist, wenn's gelingt, den Sterblichen. Chor, dritte Gegenstrophe. Ihr Gottheiten hört uns Anrufenden, was wir gerecht erflehen, und schenkt Heil der Stadt. Sie, die Frevler des Speers, entfernt dem Land, die aus der Fremd, am Stadttore schlag hinab Zeus sie mit Schwung des Glutstrahls. Bote. Hier nächst der siebente, dort am siebenten Tor gestellt, der eigne Bruder deines Bluts, hör an, was der auf unsere Stadt herfluchend niederfleht zum Los. Nach erklommenen Mauern und vom Herold ausgeschrien, wenn er Siegespäan angestimmt im Jubelton, mit dir im Zweikampf woll er tötend Tod empfahn. Doch leb er dich, der also schmählich ihn verbannt, mit Stadtverweisung gleicher Art abzüchtigen. So droht er hallend, und die Götter seines Stamms und Vaterlandes ruft er, daß auf sein Gebet huldvoll sie herschauen, er des Polyneikes Kraft. Den Schild auch trägt er neu gefügt und schön gewölbt, und drauf ein zwiefach Zeichenbild befestiget, denn einen goldgetriebnen Mann im Waffenschmuck anführend wandelt tugendsam ein Weib daher, und Dike nennt sich solche, wie bezeugt die Schrift. Heimführen werd ich diesen Mann, dass er die Stadt empfahr und seiner Vater Burg Obwaltungen. Das sind der Feldherrn mancherlei Erfindungen. Du selbst anjetzo denke, wen du senden willst. Denn nie dem Mann hier wirst du, was er kundgetan, verwerfen. Selbst nun lenk als Steuermann die Stadt. Eteokles. Ha du durch Gottheit rasend, ha du Göttergreuel, du vollbeträhnter, grimmer Stamm des Ödipus, weh mir des Vaters Flüche nun dem Ziele nah, doch weder ziemt Wehklage, weder Angstgeseufz, das nicht hervorgeh unerträglicher noch der Gram. Doch Polyneikes wohlbenahmt so, höre dies, bald offenbar uns wird, wohin sein Zeichen zielt, ob ihn zurückführt jene goldgetriebne Schrift, die seinem Schild entsprudelt, so verstört des Sinns. Ja, wenn des Zeus jungfräulich Kind Gerechtigkeit zu Tat ihm beistand und zu Rat, dann möcht es sein. Doch weder als dem Mutterdunkel er entfloh, noch als er aufwuchs, Pflegekind erst, Knabe dann, noch als das Kinn ihm Jugendflaum umwucherte, hat ihn des Anschauens Dike je gewürdiget, nie auch bei unsers Vaterlands Mühseligkeit wird ihm sie, mein ich, jetzt mit Huld zur Seite stehen, trauen, ganz mit Unrecht hieße sie Gerechtigkeit, wenn Schutz sie böte jenem ganz tollkühnen Mann. Darob vertrauend geh ich darzustellen ihm mich selbst, wer anders wäre mehr berechtiget, Feldherr dem Feldherrn und dem Bruder Blutsgenoss und Feind dem Feinde halt ich stand, auf schnell herbei, Beinschienen Wurfspeer und der Stein Abwehrungen.